Mit nem Kater und nem dicken Kopf von gestern sitz ich in der S-Bahn nach Lichterfelde Westfahren. Ich ruh mich kurz aus, denn ich lauf nicht mehr gerade. Von gestern noch blau steht auf meiner Fahne. Dann kommt ein Kontrolleur und er fragt nach dem Ticket. Ich sag nur fick dich und renn weg, weil er dick ist. Aber er kriegt mich, wirft mich zu Boden. Und ich hab den letzten Funken Würde verloren. Tut mir leid, Herr Officer, kein Ticket, weil ich arm bin. Und um mich bisschen aufzuwärmen, sitz ich in der Bahn drin. Mann, ich hab kein Dach über dem Kopf und keiner hilft mir. Außer einem kleinen, feinen Tropfen von dem Pilz hier. Ich brauch jetzt erstmal Alkohol, Alkohol. Ein Bier auf Ex. Badewanne voll Sekt. Alkohol, Alkohol. Ein Eimer Korn. Braune Schnäpse. Alkohol, Alkohol. Weißweinschorle. Eine viertelvolle Flasche Hus. Alkohol, Alkohol. Ein Bottle, ein Bottle, Cognac oder Whisky. Ich sitz mit dem Bier und den Kumpels vorm Aldi. Wir philosophieren über die Welt und hören die Waldi. Zeit verfliegt, verdammt, 20 nach schon. Ich hab einen Termin beim Amt, ich muss mein Harz holen. Doch in diesen Ämtern geht es zu wie auf dem Schießstand. Schicksal auf dem Fließband, Herzen kalt wie Island. Raum 314, der Beamte guckt mich schief an. Und er sagt, ich weiß, dass sie betrunken sind, das riecht man. Tut mir leid, Herr Kommissar, ich rieche, weil ich arm bin. Ich zieh von hier nach dahin, gucken, was der Tag bringt. Denn ich hab kein Dach über dem Kopf und keiner hilft mir. Außer einem kleinen, feinen Tropfen von dem Pilz hier. Darum trink ich Alkohol. Alkohol. Ein Bier auf Ex. Badewanne voll Sekt. Alkohol, Alkohol. Ein Eimer Korn. Braune Schnäpse. Alkohol, Alkohol. Weißweinschorle. Eine viertelvolle Flasche Hus. Alkohol, Alkohol. Ein Bottle Weinbottle oder Cognac oder Whisky. Ich trinke Alkohol. Einfach so, weil mir das schmeckt. Ich bin kein Alkoholiker, ich trinke nur gern ein Bier auf Ex. Und weil zu viel ist passiert, dass ich als Scheiß einordne, trink ich gerne mal sowas wie Weißweinschorle. Ich weiß, das würde Papa nicht gefallen und so. Doch um mein Leben zu ertragen, trink ich Alkohol. Und weil es schon wieder aussieht, als wenn Gott die Scheiße nicht sieht, trink ich Weinbottle oder Cognac oder Whisky. Whisky. Alkohol,